Guten Tag, mein Name ist Keskin. Ich bin der zuständige Arzt für Sie. Ich würde mit Ihnen gerne das Anamnesegespräch führen. Sind Sie damit verstanden? Na Einverstanden? klar, gerne. Wie heißen Sie? Mein Name ist Sabine Krüger. Ich bin eine Frau. Ich buchstabiere S, Ihren Vornamen, Ihr Vorname, S-A. B, I wie Ida, N, I wie Emily, Krüger, K, R, Ü, G, I wie Emily und R. Richtig. Frau Krüger, wie alt sind Sie und wann sind Sie geboren? Ich bin 71 Jahre alt. Ich bin geboren am 17. Mai 1954. Wie groß sind Sie, Frau Krüger? Und Ich bin 1,65 Meter groß und wiege 85 Kilogramm. Frau Krüger, was führt Sie zu uns heute? Also ich habe jetzt schon ungefähr seit 6 bis 7 Tagen Herzklopfen. Und heute habe ich bemerkt, dass auch meine Beine dick geworden sind. Haben Sie Herzrasen? Seit heute Morgen auch, ja. Seit heute Morgen. Haben Sie Brustschmerzen? Brustschmerzen habe ich nicht wirklich. Ich habe eher dieses Herzklopfen. Herzklopfen. Haben Sie ein enge Gefühl in der Brust? Nein, nicht wirklich. Nein. Haben Sie Atemnot? Ja, wenn ich mich belaste. Wie viele Etage können Sie beschwerdefrei hinaufgehen? Zwei. Brauchen Sie mehrere Kissen, um ruhig schlafen zu können? Nein, nein, eigentlich nicht. Müssen Sie wegen der Atemnot nachts aufwachen? Ich stehe immer nachts auf. Ich stehe auch ohne Atemnot nachts immer auf. Warum? Wie Und auf ist das? Toilette. Auf Und auf Toilette. Toilette. Wie oft gehen Sie Toilette in der Nacht? Ein bis zweimal. Ein bis zweimal. Seit wann? Ach, schon lange. Schon Ganz lange. lange. Und Frau Krüger, Sie haben schon gesagt, dass Ihre Beine dick geworden sind. Haben Sie in der letzten Zeit zugenommen? Ich habe mich nicht gewogen. Hat sich Ihr Bauchumfang in letzter Zeit verändert? Nein. Hatten Sie Schwindel in letzter Zeit? Ja. Können Sie bitte den Schwindel näher beschreiben? Ist er eher wie auf einem Boot oder im Karussell sitzen oder wie im Aufzug? Ja, es ist eher so, wenn ich mich bewege oder wenn ich aufstehe, das ist so wie auf so einem Schiff ist er, wie im Schiff. Haben Sie noch andere Beschwerden? Ja, also ich bin so schwach geworden in der letzten Zeit. Sehr schwach. Ich verstehe Sie. Ja, schon. Ist Ihr Bein gerötet oder überwärmt? Ihre Nein. Beine sind Ihre Nein. Beine. Haben Sie einmal Ihre Pulse gemessen? Ich habe den gemessen, ja, gestern war der über 100 und heute war der über 120. Schlägt Ihr Herz regelmäßig oder Nein, unregelmäßig? unregelmäßig. Unregelmäßig. Frau Krüger, ich hätte jetzt einige Fragen zu Ihrem allgemeinen Gesundheitszustand stellen. Haben Sie in letzter Zeit Fieber, Schüttelfrost oder Nachschweiß Nein, gemerkt? nein. Wie ist Ihr Appetit in letzter Zeit? Eigentlich gut. Ja, seit gestern weniger, aber normalerweise habe ich guten Appetit. Sie haben schon gesagt, dass Sie Ihr Gewicht nicht kontrolliert. Nee, habe ich nicht. Aber fühlen Sie sich, wie Sie in letzter Zeit abgenommen, oder? Nee, abgenommen habe ich nicht. Da bin ich mir sicher. Ich nehme an, dass Sie Schlafprobleme haben wegen der Wasserlassen in der Nacht. Ja. Haben Sie Probleme beim Einschlafen? Nein, durchschlafen, das ist das Problem. Haben Sie Probleme mit dem Stuhlgang? Nee. Frau Krüger, leiden Sie an chronischen Erkrankungen wie Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, erhöhte Fettwerte? Ja, also ich habe vor 3 Jahren einen Herzinfarkt gehabt und da habe ich einen Stent bekommen. Und ich nehme ASS ein, ich nehme einen Cholesterinsenker ein und ich nehme ein Blutdruckmedikament ein, ASS ist 100 Milligramm ein Bramipril. Ja, genau. und einmal pro Tag. Einmal mittags nehme ich das ein, mittags. Ramipiril, wie viel Milligramm? Ich nehme morgens und abends 5 Milligramm ein. Und für Cholesterin, Atorvastatin. Atorvastatin. Wie viel Milligramm und wie oft? 40 Milligramm abends. Ja, gibt es bei Ihnen noch weitere chronische Erkrankungen? Nein. Sind Sie schon mal operiert worden? Ja, meine Gebärmutter ist entfernt worden. Das Wann? war, als ich 55 Jahre alt war, also vor ungefähr 15 Jahren. Sind Sie schon mal wegen einer anderen Erkrankung im Krankenhaus behandelt worden? Ja, wegen dem Herzinfarkt, ne? Außer Herzinfarkt? Nein, ich denke nicht. Nehmen Sie andere Medikamente ein, außer ASS, Ramipril und Atorvastatin? Selten nehme ich mal was gegen Kopfschmerzen ein. Ganz selten. Was nehmen Sie? Was etwas gegen Kopfschmerzen ein. Schmerzmedikament. Schmerzmedikament. Haben Sie Allergie, Frau Krüger? Nein. Haben Sie Unverträglichkeit? Ich meine, wenn Sie Milchprodukte oder Obst, Gemüse essen. Nee, ich vertrage eigentlich alles. Gut. Ich habe nur eine Penicillin-Unverträglichkeit. Wie äußert diese Ja, ich Unverträglichkeit? habe einen Ausschlag bekommen damals, als ich mal Antibiotikum nehmen musste wegen einem Infekt. Und da habe ich einen Ganzkörperausschlag bekommen. Am ganzen Körper, oder? Ja. Nur am Gesicht war nichts. Rauchen Sie, Frau Krüger? Nein, ich brauche nicht. Haben Sie früher geraucht? Nein, auch nicht. Auch nicht. Trinken Sie Alkohol? Nur wenn es eine Feier gibt, dann trinke ich mal etwas. Konsumieren Sie Drogen? Wie bitte? Konsumieren Sie Drogen? Ich bin 72 Jahre alt. Was soll ich mit Drogen machen? Ja, das ist eine wichtige Frage. Ja, Meinen Sie, ich nehme Drogen ein? das ist eine Routinefrage. Bitte nehmen Sie bitte nicht Ich persönlich. nehme natürlich keine Drogen ein. Ja, gut, schön, gut zu hören. Sind bei Ihren Eltern chronische Erkrankungen bekannt? Die sind beide verstorben. Das tut mir leid zu Ich bin hören. 72 Jahre alt. Ich habe Enkelkinder. Ja. Dann müssten meine Eltern schon 100 Jahre alt sein. Und Gab beide es verstorben. bei Ihnen, bei Ihren Eltern chronische Erkrankungen? Also meine Mutter ist an Brustkrebs verstorben. Und mein Vater ist an einem Herzinfarkt verstorben. Haben Sie Geschwister? Ich habe eine jüngere Schwester gehabt, die ist gestorben. Woran ist sie gestorben? Sie ist an einem Darmkrebs verstorben. Darmkrebs. Frau Krüger, ich nehme an, dass Sie Rednerin sind. Richtig, Was genau. haben Sie früher gemacht? Also, Ich habe früher in einer Bücherei gearbeitet. was arbeitet? In einer Bücherei, Bibliothek habe ich gearbeitet. Bücherei. Ja, waren Sie Bibliothekarin? Ganz genau. Sind Sie verheiratet? Ja, ich habe einen Ehemann. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe auch Enkelkinder. Sind Sie gesund? Ja, Gott sei Dank. Sie haben schon gesagt, einige Kinder, oder? Ich habe Ich habe Sie drei richtig Kinder gehört. insgesamt. Drei, ja. Frau Krüger. Ich habe Ihnen alle meine Fragen schon gestellt. Möchten Sie noch etwas ergänzen oder fehlt Ihnen etwas? Nein. Ja, ich möchte Sie jetzt untersuchen. Dann wird bei Ihnen Blut abgenommen. Dann werde ich lasse ein EKG schreiben. Das EKG heißt, wir messen Ihre elektrische Aktivität Ihres Herzens. Dann werde ich eine Herzultraschall, ein Herzultraschall durchführen. Mahder Ali Ergebnisson, Mahder Ali Ergebnisson, Beşiktaş Alles klar, dann warte ich auf Sie. Mürvida. Danke. Dann mach, gibt es Fragen oder sollen wir Herz direkt Arzt-Arzt-Gespräch machen? Sie können noch ein bisschen Zeit haben, wenn Sie möchten. Wir brauchen nicht. Einige Minuten. Darf ich eine Frage? Ja. Welche Bein dick geworden? Meine ja. Beide, danke. Darf ich? Ja. Wie viel Kissen benutzen Sie, wenn Sie schlafen? Ist schon gefragt worden. Ja. Entschuldigung. Ja, darf ich? Bitte. Seit wann habe ich schon Schwellungen in den Beinen? Ja, seit ungefähr 3 Tagen. Ja, bleibt ein Abdruck, wenn Sie drauf drücken? Ja. Gut. Entschuldigung, haben Sie auch Druckgefühl im rechten Oberbauch? Nein. Ja, oder ist Ihnen Schwellung im Bauch aufgefallen? Haben wir beantwortet? Nein. Dürfen wir anfangen? Bitte schön, ja. Ja. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich möchte Ihnen eine neue Patientin vorstellen. Es geht um Frau Sabina Krüger, die 21, 70 Jahre alt und 1,65 Meter groß ist. Sie wiegt 85 Kilo. Die Patientin stellte sich heute seit 6 bis 7 Tagen bestehender Palpitationen und seit heute Morgen bestehender Tachykardie. Die Herzfrequenz sei gestern über 100 Schläge pro Minute, heute über 120 Schläge pro Minute und unregelmäßig gewesen. Außerdem klagte die Patientin über bilaterale Beinödeme, belastungsabhängige Dyspnoe und Nüktüre sowie Vertigo. Die Dyspnoe ist beim Treppensteigen nach zweiten Etage aufgetreten. Oder die Dyspnoe Entschuldigung. Die Dyspnoe würde beim Treppensteigen nach zweiten Etage auftreten. Zudem berichtete die Patientin über Asthenie in letzter Zeit. Die Fragen nach Thoraxschmerzen, Angina pectoris und Asyptes wurden verneint. Die vegetative Anamnese zeigte Insomnie in Form von Durchschlafstörung wegen der Nikturien. Unsere Patientin hat sie vor 3 Jahren der Einsetzung eines Stents infolge eines Herzinfarkts unterzogen. Ja. Außerdem wurde bei unserer Patientin im Alter von 55 eine Entfernung des Cervix durchgeführt. Uterus. Gebärmutter heißt, habe ich verstanden, ja. Gebärmutter. Gebärmutter. Eine Hysterektomie durchgeführt. An Medikamenten nimmt sie Acetylsalicylsäure 100 Milligramm mittags, Ramipril 5 Milligramm morgens und abends, Atorvastatin 40 Milligramm einmal abends. Unsere Patientin hat Penicillinallergie, die sich mit Exanthem äußert. Sie sei Nichtraucherin. Sie trinke Alkohol bei nur Anlässen oder Feiern. Sie konsumiere keine Drogen. Der Vater der Patientin ist an Myokardinfarkt verstorben. Die Mutter der Patientin ist Mammakarzinom verstorben. Unsere Patientin hat eine jüngere Schwester. Die Kolonkarzinom hatte oder gelitten hat. Sie ist Rentnerin, früher hat als Bibliothekarin gearbeitet, sie ist verheiratet, habe 3 gesunde Kinder. Die geschilderten Beschwerden lassen an eine Herzinfarktion andenken. Differentialdiagnostisch kommen chronisch obstruktive Lungenkrankheit und Wie Lungenembolie. kommen Sie auf diese Herzinsuffizienz? Entschuldigung. Warum Herzinsuffizienz? Ja, unsere Patientin hat Dyspnoe, bilaterale Beinödeme, und Herzrhythmusstörungen und Asthenie. Diese Symptomatik insgesamt spricht für eine Herzinsuffizienz. Warum hat sie die Herzinsuffizienz wahrscheinlich? Ja, sie außerdem, ja, sie hat vor 3 Jahren einen Herzinfarkt erlitten. Das ist nicht der Grund. Das ist nicht der Grund. Ja, es könnte sein, auch wegen der Tachykardie vielleicht. Richtig, genau. Genau. Es könnte ein Tachykardie-induzierte Kardiomyopathie entstehen. Wie nennt man das? Also es ist wie nennt man diese Rhythmusstörung, die sie wahrscheinlich hat? Ja, wegen unregelmäßigen, wegen Wie der nennt man das? unregelmäßigen Wie nennt man das? Horrorfilmen. Richtig, ganz genau. Vorhofflimmern. Horrorfilmen. Wahrscheinlich hat sie Vorhofflimmern und Und dadurch hat sie eine ineffektive, Herzkontraktion. Systolie und dadurch hat sie letztendlich eine Unterschenkelödem, also Herzinsuffizienz. Ne? Also eine Linksherzinsuffizienz. Ja, eine Linksherzinsuffizienz. Ja. Ja, und Differentialdiagnostik kommen auch eine Lungenembolie in Betracht. Weil die Tachykardie, unser Patienten hat Tachykardie und Ja. Dyspnoe, ja, diese Symptome sprechen für eine Lungenembolie. Zur weiteren Aufklärung würde ich zuerst Vitalparameter bestimmen: Blutdruck, Herzfrequenz, Atemfrequenz, Körpertemperatur und Sauerstoffsättigung. Danach würde ich die Patienten körperlich untersuchen. Bei der Untersuchung achte ich auf Herz und Lunge insbesondere. Bei der EKG und dem EKG ja gucken Sie ja auf was? im EKG können wir unregelmäßige Abstände finden und Richtig. keine P-Wellen. Also Sie können sagen, ich kann im EKG das Vorhof bestätigen. Das Ja, Vorhof will vorhin. man bestätigen. Ja. Ja? Okay. Weil es Dann. kann ja auch ein BG-Minus sein. Es kann ja auch ventrikuläre Extrasystolie sein. Richtig? Ja, Und und das muss wieder. man als Differentialdiagnose, ne? Und das muss man im EKG differenzieren. Ja, genau. Dann würde ich einige Laboruntersuchungen veranlassen. Blutbild, CRP, um Entzündungen auszuschließen. BNP für Herzinfarkt, Sehr gut. Dedimere, um Lungenembolie auszuschließen. Außerdem Nierenwerte, Leberwerte und Elektrolyte für uns wichtig. Sehr gut, ja. Ja, dann kann ich eine Ekokardiografie durchführen. Mithilfe der Ekokardiografie können wir die Funktion des Herzens, Richtig. sogenannte Ejektion, Richtig. Fraktion, die Größe und die Genau. Herzklappen beurteilen. Genau. Ja, und wenn nötig, können wir auch eine Koronarangiografie durchführen. Machen Sie auch ein Röntgenbild? Ja, genau. Unsere Patientin hat Dyspnoe. Auf jeden Fall verändert sich ein Röntgen-Thorax in zwei Ebenen. Warum machen Sie das Röntgenbild? Ja, unsere Patientin hat Dyspnoe. Ja. Und außerdem können wir mithilfe des Röntgens die Größe des Herzens beurteilen. Genau. Und was können Sie noch sehen? Verschattung im, ja, Infiltrationen in der Lunge. Oder Ergüsse. Ergüsse, Ergüsse oder ne? Pleuraödüse, wenn Dann kann Pleuraödüse. man sehen, ob es schon eine Links- und Rechtsherzinsuffizienz ist, ne? Wenn sie jetzt nur Unterschenkelödem hat, dann ist es eine Rechtsherzinsuffizienz, kennen Sie, ne? Und wenn es Ja. aber auch Blutergüsse, wenn ich Blutergüsse, Pleuraergüsse gibt, dann ist es auch eine Linksherzinsuffizienz und dann hat man eine globale Insuffizienz. Richtig? Ja, richtig. Genau. Also man sollte das immer unterscheiden, Rechts- und Linksherzinsuffizienz, ne? Ja. Und was machen wir wegen dem Vorhofflimmern? Ja, für Vorhofflimmern, es gibt zwei Alternativen. Zuerst können wir, zuerst sollten wir Herzrhythmus kontrollieren. Zur Kontrolle des Herz, der Herzrhythm, des Herzrhythmus können wir zwei Alternativen. Eine ist medikamentöse Herzrhythmus-Kardioversion mit Amiodaron. Aber zweite Alternative ist elektrische Kardioversion. Aber vorher Kardioversion müssen wir auf jeden Fall eine transösophagiale Ekokardiografie durchführen, um ein Gerinnsel in den Linkhof auszuschließen. Dann zweite Therapie bei Vorhofflimmern ist eine Antikoagulation. Wir können mit orale Antikoagulation mit Kumarin oder Alternative direkt orale Antikoagulationstherapie einleiten. Zum Und wie Beispiel wirken Sie den Patienten jetzt in der Notfallambulanz? können Sie bitte die Frage wiederholen? Wie können Sie den Patienten jetzt in der Notfallambulanz helfen? In Er der kommt ja Not. mit, er kommt ja mit, sie kommt ja mit einer erhöhten Herzfrequenz. Ja, wir können ein Beta-Blocker in die Vene langsam spritzen. So. Intravenöse Beta-Blockergabe, ne? Ja. Unter Monitorbeobachtung. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau, das ist gut. Unter Sehr gut. Ja, sehr gut. gut gemacht. Ja? Und das Vorhofflimmern ist wahrscheinlich durch die bekannte KHK bedingt, die sie hat. Ne? Ja, das könnte sein. Ne? Sie hat ja eine KHK und dann hat sie noch arterielle Hypertonie und dadurch auch das Alter passt einem Vorhofflimmern und eine letztendlich Tachyarrhythmie absoluta mit kardialer Dekompensation. Wahrscheinlich mit globaler Insuffizienz. Ja, sehr. Ja, Danke. sehr gut. Sind Sie Kardiologe? Ja, ich habe in der Türkei 2 Jahre lang Kardiologie-Weiterbildung gemacht. Okay. Ja. Ein gutes, war das ein gutes, guter Fall für Sie? Ein Ja. gutes Beispiel, einfacher Genau. Fall. Sehr gut.